HR2 Kultur. Hörspiel. Thomas Bernhard war ein Meister der Schimpfrede. Neben Personen wurden auch Städte zur Zielscheibe bernhardscher Tiraden, ob es nun Augsburg oder Wien war. Legendär geworden sind auch die mitunter gerichtlichen Auseinandersetzungen, zu denen es kam, wenn die Inszenierungen seiner Dramen an den Theatern nicht in seinem Sinne erfolgten. Grundlage des heutigen Stimmenspiels »Morgen Augsburg« ist eine inszenierte Collage aus Bernhards Bühnenszenen, Erzählpassagen und Briefen. Reale Verteidiger und Kritiker reagieren in »Morgen Augsburg« auf die O-Ton-Sequenzen aus einer der seltenen Autorenlesungen, in diesem Fall »Die Mütze« von Thomas Bernhard aus dem Jahr 1969. Die Welt Bernhards ist großes Wirklichkeitstheater. Und ob dieses Hörspiel eine Tragödie oder eher eine Komödie ist, entscheiden Sie lieber selbst. Viel Vergnügen also mit »Nach Augsburg«. Es sprechen Thomas Bernhard und Peter Simonischek. Während mein Bruder in den Vereinigten Staaten von Amerika an den wichtigsten Universitäten Vorträge über seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Mutationsforschung hält, habe ich in seinem Hause Quartier nehmen dürfen und ich rechne es ihm hoch an, dass er mir das ganze Gebäude völlig bedingungslos zur Verfügung gestellt hat. Die ersten 2 Wochen in dem unmittelbar am Ufer des Attersees gelegenen Haus waren für mich eine solche Neuigkeit, dass ich aufatmete. Mein Körper fing wieder zu leben an, mein Gehirn versuchte sich in einer mir schon abhanden gekommenen, für die Gesunden wohl lächerlichen, für mich den Kranken, aber doch ungemein erfreulichen Akrobatik. Ich konnte schon in den ersten Tagen in Unterrach, wie die Ortschaft, in der das Haus meines Bruders steht, heißt, auf Zusammenhänge wenigstens schließen, mir die Welt auf einmal wieder als eine Gewohnheit vorstellen, mir einen Teil der Begriffe, der ganz persönlichen, für sogenannte Anfangszwecke meines wiederaufgelebten Denkens gefügig machen. Freilich, zu studieren war mir auch in Unterrach nicht möglich. Kläglich zog ich mich aus den ersten Versuchen wieder zurück, aus dem Schabula, aus dem Diepold Heisenberg, aus den Hilf Liebig, Krischer, Sir Isaac Newton, die für ein Weiterkommen auf meinem Gebiet der Wald- und Forstwissenschaft, wie ich glaube, unerlässlich sind. Ich versuchte keinerlei Verdacht in Bezug auf meine Krankheit, auf meine Krankhaftigkeit zu erwecken. Ich schloss sämtliche Jalousien an der Vorderfront des Hauses, um nicht mehr hinausschauen zu müssen. Die Jalousien an der rückwärtigen Front zu schließen, wäre unsinnig gewesen, denn die Fenster führten dort an den Hochwald. Bei offenen Jalousien und Fenstern kam vom Hochwald eine noch viel größere Finsternis in das Haus herein als bei geschlossenen. Nur die Jalousien und das Fenster des Zimmers, in welchem ich hauste, ließ ich offen. Von jeher musste mein Zimmer ein offenes Fenster haben, wollte ich nicht ersticken. Was ich aber in diesem Haus am meisten fürchtete und worüber ich meinem Bruder in Amerika nicht das Geringste berichtete, im Gegenteil, ich schrieb ihm verabredungsgemäß wöchentlich 2-mal, es ginge mir gut, ich wäre ihm dankbar, ich machte Fortschritte mit meinen Studien genauso wie in meiner Gesundheit, ich liebte sein Haus und die ganze Umgebung. Was ich aber am meisten in Unterrach fürchtete, war die Dämmerung und die kurz auf die Dämmerung folgende Finsternis. Von dieser Dämmerung ist hier die Rede. Von dieser Finsternis, nicht von den Ursachen dieser Dämmerung, dieser Finsternis, nicht von ihren Ursächlichkeiten, sondern allein davon, wie sich diese Dämmerung und diese Finsternis in Unterrach auf mich auswirken. Morgen Augsburg. Hörspiel nach Texten von Thomas Bernhard. Weng ist der düsterste Ort, den ich jemals gesehen habe. Tatsächlich erschreckt mich diese Gegend. Noch mehr die Ortschaft, die von ganz kleinen, ausgewachsenen Menschen bevölkert ist, die man ruhig schwachsinnig nennen kann. Nicht größer als 1,40 Meter im Durchschnitt, torkeln sie zwischen Mauerritzen und Gängen, im Rausch erzeugt. Sie scheinen typisch zu sein für das Tal. Weng liegt hoch oben, aber immer noch wie tief unten in einer Schlucht. Über die Felswände zu kommen ist unmöglich. Allein die Bahn unten schafft einen Ausweg. Es ist eine Landschaft, die, weil von solcher Hässlichkeit Charakter hat, mehr als schöne Landschaften, die keinen Charakter haben. Alle haben sie da versoffene, bis zum hohen Zeh hinauf geschliffene Kinderstimmen, mit denen sie, wenn man an ihnen vorbeigeht, in einen hineinstechen. Zustechen. Aus Schatten zustechen, muss ich sagen. Denn in Wahrheit habe ich bis jetzt nur Schatten von Menschen gesehen. Menschenschatten. In Ärmlichkeit und in wie tobsüchtig zitternder Schwüle. Und diese Stimmen, die aus diesen Schatten zustechen, haben mich zuerst verwirrt, zum Weiterhetzen gezwungen. Die Dämmerung und die auf die Dämmerung folgende Finsternis in Unterach kann ich nicht in meinem Zimmer aushalten. Aus diesem Grunde laufe ich jeden Tag, wenn die Dämmerung die Finsternis in diese grauenhafte Gebirgsatmosphäre hereinzieht, aus meinem Zimmer hinaus und aus dem Haus hinaus auf die Straße. Ich habe dann nur drei Möglichkeiten. Entweder in Richtung Parschallen oder in Richtung Burgau oder in Richtung Mondsee zu laufen. Ich bin aber noch nie in die Richtung nach Mondsee gelaufen, weil ich diese Richtung fürchte. Ich laufe die ganze Zeit nur nach Burgau. Aber heute bin ich auf einmal nach Parschallen gelaufen. Ich bin, weil mich meine Krankheit, meine mich nun schon 4 Jahre quälende Zephalalgie in der Dämmerung, hier jetzt schon sehr früh, schon um 4:30, aus meinem Zimmer ins Vorhaus, in der Finsternis auf die Straße und, weil ich mir einen plötzlichen Wink aus meinem Kopfe gehorchend, eine viel größere Tortur als an den Vortagen antun wollte, nicht nach Burgau, wie das, seit ich mich in Unterach aufhalte, meine Gewohnheit ist, sondern in den hässlichen Ort Parschallen, wo es 8 Fleischhauer gibt, wie ich jetzt weiß, obwohl keine 100 Leute in dem Ort leben, man stelle sich vor, 8 Fleischhauer und nicht einmal 100 Leute. Ich wollte mir heute nicht die Burgauer, sondern die viel größere parschallene Erschöpfung herbeiführen. Ich wollte schlafen, einschlafen, endlich einmal wieder einschlafen. Aber jetzt ist, weil ich mich entschlossen habe, diese Sätze zu schreiben, an ein Einschlafen überhaupt nicht mehr zu denken. Eine parschallene Erschöpfung erschien mir für heute von Vorteil, also lief ich in Richtung Parschallen. Und dazu, muss man sich vorstellen, gehe ich in meinem einzigen Rock, der ein Sommerrock ist, ohne Mantel, ohne Weste, mit meiner Sommerhose und in Sommerschuhen. Ich erfriere aber nicht, im Gegenteil. Alles in mir ist von einer fürchterlichen Hitze ständig aufgehetzt. Ich bin von meiner Kopfhitze angetrieben. Selbst wenn ich völlig nackt nach Parschallen liefe, könnte ich nicht erfrieren. Fortwährend frierend. Denn die Stadt Chur ist eine der kältesten, die es gibt. Die finsterste, die ich kenne, und die Graubündner sind tief oder schwach oder einfach widersinnig vor Finsternis und vor Kälte. Und in Chur, aber insbesondere im Haus meines Onkels Zumbusch, müssen die Leute auch im Sommer, wenn es so wie jetzt ununterbrochen regnet, heizen. Ich bin aber in ein Zimmer gekommen, in dem kein Ofen steht und also gar nicht geheizt werden kann. Trotzdem ist der Aufenthalt nützlich. Die Schweiz ist das charakterloseste Land Europas, sagte er. Ich habe in der Schweiz immer das Gefühl gehabt, ich bin in einem Bordell, sagte er. Alles verhurt, ob in den Städten oder auf dem Land, sagte er. St. Moritz, Saas-Fee, Staat, alles offene Häuser, ganz zu schweigen von Zürich, Basel. Weltbordelle, sagte Wertheimer mehrere Male. Weltbordelle, nichts als Weltbordelle. Diese finstere Stadt Chur, in welcher auch heute noch der Erzbischof Guten Morgen und Gute Nacht sagt, rief er aus. Chur kannte ich von mehrmaligen Aufenthalten mit den Eltern, wenn wir nämlich nach St. Moritz zu reisen vorhatten und in Chur übernachteten, in dem immer gleichen Hotel, in welchem es nach Pfefferminztee gestunken hat und wo man meinen Vater kannte und ihm 20% Rabatt gewährte, weil er dem Hotel über 40 Jahre treu geblieben war. Es war ein sogenanntes gutes Hotel in der Mitte der Stadt. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Kann aber sein zur Sonne, wenn ich mich nicht doch täusche, obwohl es an der finstersten Stelle der Stadt lag. In den Churer Weinstuben schenkten sie den schlechtesten Wein aus und trugen die geschmacklosesten Würste auf. Mein Vater nachtmahlte mit uns immer im Hotel, bestellte eine sogenannte Kleinigkeit und nannte Chur eine angenehme Zwischenstation, was ich nie verstand. Denn ich hatte Chur immer als besonders unangenehm empfunden. Genau wie die Salzburger waren mir die Churer noch verhasster mit ihrem Hochgebirgsstumpfsinn. Ich hatte es immer als Bestrafung empfunden, mit den Eltern, manchmal auch nur mit dem Vater, allein nach St. Moritz fahren zu müssen, in Chur Station zu machen, in diesem trostlosen Hotel absteigen zu müssen, dessen Fenster auf eine enge bis zum zweiten Stock herauf feuchte Gasse hinausgingen. In Chur hatte ich niemals geschlafen, dachte ich, war ich immer nur voller Verzweiflung wachgelegen. Chur ist tatsächlich der trübsinnigste Ort, den ich jemals gesehen habe. Nicht einmal Salzburg ist so trübsinnig und letzten Endes krankmachend wie Chur. Und die Churer sind dementsprechend. In Chur kann ein Mensch, auch wenn er nur eine einzige Nacht bleibt, für sein Leben ruiniert werden. Morgen in Augsburg. Morgen in Augsburg. Mein ganzes Leben ist eine Qual. Alle meine Vorstellungen sind zunichte. Aber nicht genug, wird man auch noch fortwährend aufgezogen. Ein Albtraum. Ein Albtraum. Eines Tages bringe ich diesen Menschen um. Diesen Neffen. Obwohl er weiß, wir warten auf ihn, kommt er nicht. Es ist ein Triumph. Es ist sein Triumph. Dieser missratene Mensch, der die Gewohnheit hat, ständig auf dem Klavier, noch dazu auf dem offenen Klavier, riesige, die größten Rettiche zu essen. Das ist ja nicht auszuhalten. Dieses verstimmte Klavier und dieser entsetzliche Gestank von Rettich. Gibt es in Augsburg überhaupt einen Klavierstimmer? Immer lungert dieser Mensch herum, frisst. Säuft. Ein Zersetzer. Ich bin genug bestraft. Alles ist gegen die Probe. Gegen mich. Ihr seid alle gegen mich. Ich sollte euch alle zum Teufel jagen. Je weiter nach Norden, desto größer die Schmerzen. Gibt es denn in Augsburg überhaupt einen Arzt? Einen Rheuma-Spezialisten in diesem muffigen, verabscheuungswürdigen Nest? In dieser Lechkloake? Zur Sache. Ich bin nach Parschalen gelaufen, weil ich nicht verrückt werden will. Ich muss aus dem Haus, wenn ich nicht verrückt werden will. Die Wahrheit aber ist, dass ich verrückt werden will. Ich will verrückt werden. Nichts lieber als wirklich verrückt werden. Aber ich befürchte, dass ich noch lang nicht verrückt werden kann. Ich will endlich verrückt werden. Ich will nicht nur Angst haben vor dem Verrücktwerden. Ich will endlich verrückt werden. Kurz nach der Abzweigung sagte er, was ich Ihnen in Bezug auf meine Schlaflosigkeit gesagt habe, hängt mit meiner Entlassung aus der Innsbrucker Anstalt, in der ich, wie Sie wissen, bis vor den Ferien beschäftigt gewesen bin, zusammen. Er sagte, ich habe mein Leben lang nur ein entsetzliches Leben geführt. Und es ist mein Recht, ein entsetzliches Leben zu führen. Und dieses entsetzliche Leben ist meine Schlaflosigkeit. Aber jetzt die Geschichte, die zu meiner Entlassung aus der Innsbrucker Anstalt geführt hat. Wie alle meine Geschichten fängt sie damit an, dass ich nicht habe schlafen können. Ich habe nicht einschlafen können. Ich nehme viele Mittel ein, aber mir hilft kein Mittel mehr. Tief in dem Bewusstsein, dass es kein Mittel gegen meine Schlaflosigkeit gibt, habe ich nicht einschlafen können. Sie müssen sich vorstellen, dass ich schon wochenlang nicht mehr geschlafen habe. Es gibt Leute, die behaupten, sie schlafen nicht. Schlafen aber. Es gibt welche, die behaupten, wochenlang nicht mehr geschlafen zu haben und haben immer vorzüglich geschlafen. Aber ich habe wirklich wochenlang nicht mehr geschlafen. Wochenlang, monatelang. Und in dieser Nacht, deretwillen ich jetzt auf einmal wieder in einer Weise aufgebracht bin, dass ich fürchte, es könnte Anstoß, ja, bei Ihnen Anstoß erregen. In dieser Nacht, nach einem Tag voller Ärgernisse, habe ich die unnachgiebig perverse Felswand des Havelekar vor dem Kopf nicht schlafen, nicht einschlafen können. Auch nicht unter Heranziehung geradezu der peinlichsten Ausflüchte in, ja, bei mir schon katastrophale Lektüremöglichkeiten. Ich blätterte da, sagte er, völlig konfus in Furcht und Zittern und in Entweder-Oder und in den pascalschen Gedankenpartikelchen herum, als handelte es sich um populär-masochistische Arzneibücher für Fälle ganz untergeordneten Schwachsinns. Und dann plötzlich, gegen 2 Uhr früh, in dem Augenblick, in welchem sich meine Müdigkeit gegen meine Schlaflosigkeit durchsetzen konnte, das fühlte ich plötzlich. Die Müdigkeit fing an, die Schlaflosigkeit zu hintergehen. Schlief ich ein. Tatsächlich, obwohl ich schon lange Zeit, wie Sie wissen, nicht mehr an ein Einschlafen können gedacht hatte denken dürfen, schlief ein. Aber kaum war ich eingeschlafen, wachte ich wieder auf. Und zwar durch ein Tier. Durch ein aus dem Wald herausgetretenes Tier. Dieser Vorgang hatte sich bis dahin schon wochenlang wiederholt. Ich wache auf und ich höre das Tier. Wochenlang höre ich das Tier unter meinem Fenster. Im Schnee. Jede Nacht um die gleiche Zeit höre ich unter meinem Fenster das Tier im Schnee. Ich weiß nicht, um was für ein Tier es sich handelt. Ich habe nicht die Kraft, aufzustehen und zum Fenster zu gehen und hinaus und hinunter zu schauen. Bis heute weiß ich nicht, um was für ein Tier es sich gehandelt hat. Der Vorgang, dass ich nicht habe einschlafen können, dann aber doch eingeschlafen und danach sofort von dem Tier aufgeweckt worden bin, wiederholte sich, wie aus meinen Schlaflosigkeitsaufzeichnungen hervorgeht, genau 36 Nächte lang. In der 37. Nacht der gleiche Vorgang. Ich habe nicht schlafen, nicht einschlafen können. Und während ich noch von dem Gedanken, nicht einschlafen zu können, nicht eingeschlafen zu sein, auf die fürchterlichste Weise erniedrigt bin, muss ich, wie in den 36 Nächten vorher, doch eingeschlafen sein. Denn ich bin auf einmal aufgewacht, durch das Tier aufgewacht, das unterhalb meines, wie Sie wissen, auch im strengsten Winter immer offenen Fensters in den Schnee getreten ist, futtersuchend. Und da bin ich aufgestanden und habe die Pistole, die ich während meiner ganzen Erzieherlaufbahn immer unter dem Kopfpolster habe, entsichert und habe dem Tier in den Kopf geschossen. Ein Albtraum! Ein Albtraum! Ich halte es nicht mehr aus und laufe fort. Ich sperre alle Türen hinter mir zu. Die ganzen Taschen habe ich dann voller Schlüssel. Ich habe so viele Schlüssel in meinen Taschen, vornehmlich in den Hosentaschen, dass ich, wenn ich laufe, einen entsetzlichen Lärm mache. Und nicht einen entsetzlichen Lärm, ein fürchterliches Geklirre. Die Schlüssel bearbeiten, wenn ich laufe, wenn ich nach Burgau oder wie heute Abend nach Pajalen hinüberhetze, meine Oberschenkel und meinen Bauch und die Rocktaschen bearbeiten meine Hüften und verletzen mein Rippenfell, weil sie sich durch die große Geschwindigkeit, die ich sofort nach dem Verlassen des Hauses erreichen muss, an meinem unruhigen Körper sperren. Allein von den Hosensackschlüsseln habe ich mehrere Verletzungen, jetzt sogar schon eiternde Wunden an meinem Bauch, vor allem weil ich in der Finsternis auf dem brutalen Gefrorenen immer wieder ausrutsche, hinfalle. Obwohl ich jetzt schon hunderte Male diese Straßen auf- und abgelaufen bin, falle ich immer noch hin. Vorgestern bin ich 4-mal hingefallen, letzten Sonntag 12-mal und habe mir, was ich erst zu Hause bemerkt habe, mein Kinn verletzt. Mein Kopfschmerz hat mich meinen Kinnschmerz gar nicht wahrnehmen lassen. Also kann man sich vorstellen, wie groß mein Kopfschmerz ist, wenn er diesen Kinnschmerz, hervorgerufen von einer tiefen Wunde in den Unterkiefer hinein, hat unterdrücken können. In dem großen Spiegel in meinem Zimmer, in welchem ich, wenn ich heimkomme, sofort den Grad meiner Erschöpfung feststelle, meiner Körpererschöpfung, meiner Geisteserschöpfung, meiner Tageserschöpfung, habe ich dann die Kinnverletzung gesehen. Eine solche Verletzung hätte ja von einem Arzt zusammengenäht werden müssen. Bei einem Bad Ischler-Arzt? Die Bad Ischler-Ärzte gelten doch als die schlechtesten Ärzte überhaupt. Die bringen doch jeden wegen einer Kleinigkeit um. Bad Ischler ist doch widerwärtig. Die Leute sitzen in ihren Häusern und frieren. Und gehen, wenn sie überhaupt aus ihren Häusern herausgehen, in die Konditorei Zauner. Heute eine der geschmacklosesten Konditoreien überhaupt. Und je größer eine Geschmacklosigkeit im Salzkammergut ist, desto beliebter ist sie. Das Salzkammergut-Publikum ist das geschmackloseste überhaupt. Ich will sagen, dass ich heute auf dem Weg nach Parschallen eine Mütze gefunden habe und dass ich diese Mütze jetzt, während ich dies aufschreibe, aufhabe. Ja, ich habe die gefundene Mütze aus verschiedenen Gründen auf. Diese graue, dicke, derbe, schmutzige Mütze, ich habe sie schon so lange auf, dass sie schon meinen eigenen Kopfgeruch angenommen hat. Ich habe sie aufgesetzt, weil ich sie nicht mehr habe sehen wollen. Ich habe sie sofort, nachdem ich wieder zu Hause war, in meinem Zimmer verstecken wollen, im Vorhaus verstecken wollen, und zwar aus verschiedenen, wahrscheinlich auch in Zukunft völlig unaufgeklärt bleibenden Gründen. Im ganzen Haus habe ich sie irgendwo verstecken wollen, aber ich habe keinen für die Mütze geeigneten Platz finden können, also habe ich sie aufgesetzt. Ich habe sie nicht mehr anschauen, aber auch nicht wegwerfen, vernichten können. Und jetzt bin ich schon mehrere Stunden lang im ganzen Haus herumgelaufen mit der Mütze auf dem Kopf, ohne sie anschauen zu müssen. Die ganzen letzten Stunden habe ich unter der Mütze verbracht, denn ich habe sie ja schon auf dem Heimweg aufgehabt und einen Augenblick lang vom Kopf heruntergenommen, um für sie einen geeigneten Platz zu suchen. Und da ich keinen für sie geeigneten Platz gefunden habe, habe ich sie einfach wieder aufgesetzt. Aber denke ich jetzt, ich habe die Mütze den ganzen Abend lang aufgehabt und ich weiß nicht, warum ich sie aufgehabt habe. Und ich habe sie nicht vom Kopf heruntergenommen und weiß nicht, warum. Sie ist mir eine fürchterliche Last, als ob sie mir ein Schmied auf den Kopf geschmiedet hätte. Aber das ist alles nebensächlich, denn ich wollte ja nur notieren, wie ich zu der Mütze gekommen bin, festhalten, wo ich die Mütze gefunden habe und natürlich, warum ich sie noch immer auf dem Kopf habe. Das alles wäre mit einem einzigen Satz gesagt, wie alles mit einem einzigen Satz gesagt ist. Aber niemand vermag alles mit einem einzigen Satz zu sagen. Gestern um diese Zeit habe ich überhaupt noch nichts von der Mütze gewusst und jetzt beherrscht mich die Mütze. Noch dazu handelt es sich um eine ganz alltägliche Mütze, um eine von Hunderttausenden von Mützen. Aber alles, was ich denke, was ich fühle, was ich tue, was ich nicht tue, alles, was ich bin, was ich darstelle, ist von dieser Mütze beherrscht. Alles, was ich bin, ist unter der Mütze. Alles hängt auf einmal für mich in Unterrach, mit dieser Mütze zusammen, mit einer dieser Mützen, wie sie, das weiß ich, vornehmlich die Fleischhauer in der Gegend aufhaben, mit dieser derben, dicken, grauen Mütze. Es muss nicht unbedingt eine Fleischhauermütze sein. Sie kann auch eine Holzfällermütze sein. Auch die Holzfäller haben diese Mützen auf, auch die Bauern. Glauben Sie wirklich, dass mir Alt aus See gut tut? Ich habe Alt aus See immer gehasst. Diese alten Häuser, die alten Leute. Alles muffig und vermodert. Alles feucht. Wenn wir ins Bett steigen, steigen wir in ein feuchtes. Das hat mir immer den Hals zugeschnürt in Altaussee. Ich verstehe gar nicht, dass es Leute gegeben hat, die sich freiwillig in Altaussee angesiedelt haben. Schriftsteller, Komponisten, Komödianten. Dieses ganze Gesindel hat sich dort angekauft. Vor der Jahrhundertwende und danach. Kaum haben die Leute Geld, kaufen sie sich diese alten scheußlichen Häuser. Gehen in Dirndlkleidern herum und in Lederhosen. Machen sie mit Fleischhauern und Holzhackern gemein. Ich glaube nicht, dass ich in dieses Nazinest fahre. Ich weiß schon, warum ich in Altaussee keine Luft bekomme. Das ist nicht nur wegen der Berge. Das ist wegen der vielen Nazis, die dort ansässig sind. Die schönsten Gegenden Österreichs haben immer die meisten Nazis angezogen. Salzburg, Gmunden, Altaussee. Das sind nichts als Nazinester. Das ist ja nicht auszuhalten. Morgen in Augsburg. Mein ganzes Leben ist eine Qual. Aber endlich zur Sache. Es hat damit angefangen, dass ich nicht nach Burgau, den kürzeren, sondern nach Parschallen, den längeren Weg gelaufen bin. Warum ich ausgerechnet gestern nicht nach Burgau, sondern nach Parschallen bin, weiß ich nicht. Auf einmal bin ich anstatt nach rechts, nach links und nach Parschallen gelaufen. Burgau ist für meine Zustände besser. Ich habe eine große Abneigung gegen Parschallen. Burgau ist hässlich, Parschallen nicht. So sind auch die Menschen in Burgau hässlich, in Parschallen nicht. Burgau hat einen fürchterlichen Geruch, Parschallen nicht. Aber für meine Zustände ist Burgau besser. Trotz Trotzdem bin ich heute nach Parschallen gelaufen. Und auf dem Weg nach Parschallen habe ich dann die Mütze gefunden. Ich bin auf etwas Weiches getreten. Zuerst habe ich geglaubt auf ein Aas, auf eine tote Ratte, auf ein zerquetschtes Katzenvieh. Immer wenn ich in der Finsternis auf etwas Weiches trete, glaube ich, ich sei auf eine tote Ratte oder auf ein zerquetschtes Katzenvieh getreten. Aber vielleicht ist es gar keine tote Ratte, gar kein zerquetschtes Katzenvieh, denke ich. Und ich trete einen Schritt zurück. Mit dem Vorderfuß schiebe ich das Weiche in die Straßenmitte. Ich stelle fest, dass es sich weder um eine tote Ratte noch um ein zerquetschtes Katzenvieh, um gar kein Aas handelt. Um was dann? Wenn es sich um kein Aas handelt, um was dann? Niemand beobachtet mich in der Finsternis. Ein Handgriff und ich weiß, es handelt sich um eine Mütze, um eine Schildmütze. Um eine Schildmütze, wie sie die Fleischhauer, aber auch die Holzfäller und die Bauern in der Gegend auf dem Kopf haben. Eine Schildmütze, denke ich. Und jetzt habe ich auf einmal eine solche Schildmütze, wie ich sie immer auf den Köpfen der Fleischhauer und der Holzfäller und der Bauern beobachtet habe, in der Hand. Was tun mit der Mütze? Ich probierte sie und sie passte. Angenehm, eine solche Mütze, dachte ich. Aber du kannst sie nicht aufsetzen, weil du weder ein Fleischhauer noch ein Holzfäller noch ein Bauer bist. Wie klug sind die, die solche Mützen aufhaben, denke ich, in dieser Kälte. Vielleicht, denke ich, hat sie einer der Holzfäller, die in der Nacht mit dem Holzfällen so viel Lärm machen, dass ich es bis Unterach höre, verloren. Oder ein Bauer oder ein Fleischhauer, wahrscheinlich ein Holzfäller, ein Fleischhauer sicher. Dieses Hin- und Herraten, wer die Mütze verloren haben könnte, erhitzte mich. Zu allem Überfluss beschäftigte mich auch noch der Gedanke, was für eine Farbe die Mütze wohl hat. Ist sie schwarz? Ist sie grün? Grau? Es gibt grüne und schwarze und graue. Wenn sie schwarz ist, wenn sie grau ist, grün. In dem fürchterlichen Vermutungsspiel entdeckte ich mich noch immer auf derselben Stelle, auf welcher ich die Mütze gefunden habe. Kennen Sie St. Radegund? Da bin ich niedergeschlagen worden. 1944. Von einem Fleischergehilfen, der mich mit einem Wachszieher verwechselt hat, der angeblich aus Mattighofen stammte. Davon habe ich heute noch diese Schulterschmerzen, die mir meine auch ohne diesen Zwischenfall schon ziemlich schwierige Existenz verleiden. 40 Jahre liegt dieses Verbrechen zurück. Zuerst glaubte ich, ich ziehe mich enttäuscht, naturgemäß enttäuscht, nur auf die kürzeste Zeit nach Dinkelsbühl zurück. In dieses kleine verschlafene Nest, in welchem sich die Krautköpfe gute Nacht sagen. Aber ich bin ganze 30 Jahre in Dinkelsbühl geblieben. 30 Jahre, mein Kind. In der Dachkammer meiner Schwester in Dinkelsbühl spielte ich an jedem 13. des Monats vor dem Spiegel den Lear. Immer pünktlich um 8 am Abend. In Ensors Maske, mein Kind, um nicht aus der Übung zu kommen. Und an jedem gewöhnlichen Tag eine angemessene Deklamation, mein Kind, Lear-Sätze. Immer die gleichen Lear-Sätze. Und an jedem 13. den kompletten Lear, einmal in Englisch und einmal in Deutsch. In meiner eigenen Übersetzung, natürlich. Der Künstler ist erst der wahre Künstler, wenn er durch und durch wahnsinnig ist. Wenn er sich in den Wahnsinn hineingestürzt hat, bedingungslos, sich zur Methode gemacht hat. Der wahre Künstler, mein Kind, hat sich den Wahnsinn seiner Kunst zur Methode gemacht. Mag die Welt denken und schreiben, was sie will, er darf nur kein Angsthase sein. Der Künstler darf kein Angsthase sein, natürlich. Aber welche Anstrengung, mein Kind. In Dinkelsbühl, in der Dachkammer meiner Schwester, Künstler sein? Niemals die Frage, ob etwas statthaft ist oder nicht. Niemals! Weißt du, wie klein Dinkelsbühl ist? Man merkt, dass ich 30 Jahre in Dinkelsbühl gelebt habe. So sieht ein Mensch aus, der 30 Jahre in Dinkelsbühl gelebt hat. Existiert hat. Diese alte Hose, dieser alte Rock, diese alten Schuhe. Nicht nach Dinkelsbühl gehen. Nicht nach Dinkelsbühl. Wie angenehm diese Mütze auf dem Kopf ist, dachte ich. Dann behielt ich sie in der Hand. Wenn mich einer mit der Mütze auf dem Kopf sieht, dachte ich, so glaubt er in der Finsternis, die da herrscht, durch das Gebirge herrscht, durch das Gebirge und durch das Wasser des Sees, ich sei ein Fleischhauer oder ein Holzfäller oder ein Bauer. Die Leute fallen sofort auf die Kleidung herein, auf Mützen, Röcke, Mäntel, Schuhe, sehen gar kein Gesicht, nicht den Gang, keine Kopfbewegung. Sie merken nichts als die Kleidung, sie sehen nur den Rock und die Hose, in die man geschlüpft ist, die Schuhe und natürlich vor allem die Mütze, die man aufhat. Also bin ich für den, der mich mit dieser Mütze auf dem Kopf sieht, ein Fleischhauer oder ein Holzfäller oder ein Bauer. Also ist es mir, der ich weder ein Fleischhauer noch ein Holzfäller noch ein Bauer bin, nicht gestattet, die Mütze auf dem Kopf zu behalten. Das wäre ja eine Irreführung, ein Betrug, ein Rechtsbruch. Plötzlich glaubten alle, ich sei ein Fleischhauer, kein Forstwissenschaftler, ein Bauer, kein Forstwissenschaftler, ein Holzfäller, kein Forstwissenschaftler. Aber wie kann ich mich denn noch immer als einen Forstwissenschaftler bezeichnen, wo ich doch die Forstwissenschaft schon seit mehr als 3 Jahren nicht mehr betreibe? Ich bin aus Wien fort, ich bin aus meinem Laboratorium fort, ich bin ja schon gänzlich aus all meinen Wissenschafts-, meinen Forstkontakten. Ich habe mit Wien auch die Forstwissenschaft, und zwar als ein bedauerliches Opfer meines eigenen Kopfes verlassen, zurücklassen müssen. In Wien, wo die Rücksichtslosigkeit und die Unverschämtheit gegen die Denker und gegen die Künstler immer am größten gewesen ist, ist in einem Hotel in der Innenstadt ein Mann tot aufgefunden worden, der mit vollkommen klarem Kopf die eigentliche Ursache seines Selbstmordes auf einen Zettel geschrieben und diesen Zettel an seine Jacke geheftet hat. Er habe jahrzehntelang eine Idee verfolgt, und diese seine Idee, eine philosophische Idee naturgemäß, tatsächlich in einem größeren Werk verwirklichen und zum Abschluss bringen können. Und seine ganzen Kräfte seien schließlich von dieser Idee aufgefressen gewesen. Die Anerkennung, die er aber erwartet hatte, sei ausgeblieben. Obwohl er schließlich um Anerkennung gebettelt habe, sei sie ihm von den Stellen und von den Leuten verweigert worden, die dafür zuständig gewesen wären. Es habe nichts genützt, dass er die Ungeheuerlichkeit seines Werkes unter Beweis gestellt habe. Nicht nur Kollegenneid, die ganze geistesfeindliche Atmosphäre dieser Stadt habe ihn in den Tod getrieben. Ihre kopflose Unmenschlichkeit. Er habe aber, weil er seinen Charakter nicht desavouieren wolle, sein Werk noch vor seinem Selbstmord verbrannt. Sein Lebenswerk verbrannt. Und tatsächlich in wenigen Augenblicken wieder zu nichts gemacht. Nachdem es Jahrzehnte zu seiner Entstehung gebraucht hatte. Und es nicht einer Nachwelt hinterlassen wollen, die es in keinem Falle verdiente. Die entsetzliche Vorstellung, dass er, wie so viele seinesgleichen, erst nach seinem Tode anerkannt und also ausgenützt und berühmt werde, habe ihn seine Errungenschaft, die tatsächlich viel höher einzuschätzen sei als alles bisher auf seinem Gebiete Gedachte und Geschriebene, vernichten lassen. Die Stadt Wien, so hat er abschließend auf seinen Zettel geschrieben, lebt, seit sie besteht, von den Werken ihrer genialen Selbstmörder. Er sei nicht gewillt, Glied zu sein in dieser Genienkette. Den Anzug, den ich in Trier getragen habe. In Trier, hörst du, in Trier? Die Vorbereitung allein erfordert schon alle Kräfte. Auf dem Höhepunkt des Ereignisses bin ich vollkommen geschwächt. Aber ich darf mich nicht selbst verrückt machen. Kopf hoch, hoch den Kopf. Den Anzug, den ich in Trier angehabt habe. Die Frau kommt mit einem schwarz gestreiften Anzug herein. Den hast du in Trier angehabt. Den habe ich in Trier angehabt? Den habe ich nicht in Trier angehabt. Nicht in Trier, den nicht. Den nicht in Trier. Natürlich hast du den in Trier angehabt. In Trier? In Trier angehabt? Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich ihn in Trier angehabt. Bist du dir sicher? Sicher. Den hast du in Trier angehabt. In Trier. wo wir den Zug versäumt haben. Da hast du ihn angehabt. Dass ich mich nicht mehr erinnere, dass ich ihn in Trier angehabt habe. Glaubst du, dass er mir passt? Er passt dir bestimmt. Mit Sicherheit? Sicher passt er dir. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Anzug in Trier angehabt habe. Keine schöne Erinnerung an Trier. Du hast dich gekränkt. Die Leute haben einen Vortrag nicht verdient. Man geht nicht ungestraft nach Trier. Man geht nach Trier und macht sich lächerlich. Habe ich denn keinen anderen Anzug für diese Gelegenheit? Warum willst du den Anzug nicht anziehen? Zieh ihn doch an. Was schert es dich, dass du ihn in Trier angehabt hast? Was schert es dich, ein so schöner Anzug? Nur weil du ihn in Trier angehabt hast, soll er nicht mehr gut genug sein? In Trier ist die Intelligenz nicht zu Hause. Ziehst du den Anzug an oder nicht? In Trier habe ich ihn getragen, du hast recht. Das ist mein Trier-Anzug. Aber was schert es mich, dass ich ihn in Trier getragen habe, wo sie mich lächerlich gemacht haben? Voltaire habe ich gesagt, aber sie haben nicht verstanden, was ich meinte. Montaigne habe ich gesagt, Schleiermacher. Einer hat gelacht, ein zweiter hat gelacht, dann lachten alle. Der ganze Saal hat gelacht. Und da habe ich Schluss gemacht. Nie wieder Trier, nie wieder an die Mosel. Mit 25 Jahren bin ich nichts mehr als ein kranker Mensch, ja nichts mehr. Trotzdem, gerade deshalb habe ich nicht das Recht, diese Mütze aufzusetzen. Ich habe kein Recht auf diese Mütze und ich dachte, was tun mit der Mütze? Fortwährend dachte ich das. Behalte ich sie, ist das Diebstahl. Lasse ich sie liegen, ist das gemein. Ich darf sie also nicht aufsetzen und auf meinem Kopf tragen. Ich muss den, der sie verloren hat, ausfindig machen, sagte ich mir. Ich werde nach Parschallen hineingehen und jeden Mann fragen, ob er diese Mütze verloren hat. Zuerst werde ich, sagte ich mir, bei den Fleischhauern vorsprechen. Dann bei den Holzfällern, zuletzt bei den Bauern. Ich stelle mir vor, wie entsetzlich das ist, alle parschallenen Männer konsultieren zu müssen und gehe nach Parschallen hinein. Es sind viele Lichter, denn in den Schlachtkammern ist das Getriebe jetzt auf dem Höhepunkt, in den Schlachtkammern und in den Schlachthöfen und in den Ställen. Mit der Mütze in der Hand gehe ich in die Ortschaft hinein und klopfe an die erste Fleischhauer Haustür. Die Leute sind, niemand öffnet, in der Schlachtkammer, das höre ich. Ich klopfe ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal. Ich höre nichts. Schließlich höre ich Schritte. Ein Mann macht die Tür auf und fragt, was ich will. Ich sage, ich hätte die Mütze, die ich in der Hand habe, gefunden. Ob er nicht diese Mütze verloren habe, frage ich. Diese Mütze, sage ich, habe sie am Ortsausgang gefunden. Diese Mütze, wiederhole ich. Jetzt sehe ich, dass die Mütze grau ist. Und ich sehe in diesem Augenblick, dass der Mann, den ich frage, ob er die Mütze, die ich in der Hand habe, verloren hat, genau die gleiche Mütze auf dem Kopf hat. Also, sage ich, natürlich, Sie haben Ihre Mütze nicht verloren, denn Sie haben sie ja auf dem Kopf. Und ich entschuldige mich. Der Mann hat mich sicher für einen Halunken gehalten, denn er hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Mit meiner Kinnwunde muss ich ihm auch verdächtig gewesen sein. Die Nähe der Strafanstalt tat das ihrige. Aber sicher hat sie einer der Fleischhauer verloren, denke ich, und klopfe bei dem nächsten Fleischhauer an. Wieder macht mir ein Mann auf. Auch der hat eine solche Mütze auf dem Kopf, auch eine graue. Er habe ja, sagt er sofort, als ich sage, ob er vielleicht seine Mütze verloren habe, seine Mütze, wie ich sehen könne, auf dem Kopf. Also eine überflüssige Frage, sagte er. Mir kam vor, der Mann dachte, meine Frage, ob er seine Mütze verloren habe, sei ein Trick von mir. Die Verbrecher auf dem Land lassen sich unter irgendeinem Vorwand die Haustür öffnen und es genügt, wie man weiß, ein Blick in das Vorhaus, um sich für spätere Einbrüche und sofort zu orientieren. Meine halbstädtische, halbländliche Aussprache erweckte den allergrößten Verdacht. Der Mann, der mir viel zu mager für seinen Beruf erschien, ein Irrtum, denn die besten, also die rücksichtslosesten Fleischhauer sind mager, drängte mich mit der flachen Hand, die er auf meine Brust legte, in die Finsternis zurück. Er verabscheue Leute, die jung, kräftig, noch dazu intelligent, aber arbeitsscheu seien, sagte der Mann, und er versicherte mich seiner Verachtung auf die wortloseste Fleischhauerweise, indem er die Mütze lüftete und vor seine Stiefel spuckte. Beim dritten Fleischhauer spielte sich meine Vorsprache wie bei dem ersten, bei dem vierten fast genauso wie bei dem zweiten ab. Muss ich sagen, dass sämtliche parschallene Fleischhauer die gleiche graue, derbe, dicke Mütze, Schildmütze auf dem Kopf hatten? Keiner hatte seine Mütze verloren. Ah. Als Hilfsarbeiter bei einem Häuteverwerter in Krottendorf arbeite ihr Sohn sogar an den Sonntagen. Seine Kleidungsstücke strömten, wenn er zu Besuch komme, einen fürchterlichen Kadavergeruch aus. Auch die Kleidungsstücke seiner Frau, auch die Kleidungsstücke ihrer Enkel. Das ganze Haus sei, wenn sie da sind, von dem Kadavergeruch angefüllt. Und sie sagte, dass sie, wenn sie alle weg seien, stundenlang alle Fenster offen lassen müsse, um es aushalten zu können. Die Übelriechenden selber aber bemerkten ihren üblen Geruch nicht mehr. Von Krottendorf verbreite sich in einem weiten Umkreis der Kadavergeruch an manchen Tagen bei Ostwind bis nach Graz. Wer in Krottendorf lebe, lebe mitten in einer ununterbrochen stinkenden Gelderwerbshölle. Ihr Sohn beschreibe, was sie immer erschüttert hat, völlig abgestumpft die Arbeit in der Häuteverwertung als eine ihm gleichgültige, eintönige, für Lunge und Niere schädliche. Bei ihm aber hätten die Ärzte, die alle 2 Monate die 300 Arbeiter der Krottendorfer Häuteverwertung untersuchen, weder an seiner Lunge noch an seiner Niere etwas Verdächtiges festgestellt. Nach 10-jähriger Arbeit in Krottendorf, nach 10-jährigem Umrühren in den Krottendorfer Bottichen, treten an den Lungen und in den Nieren der Krottendorfer Arbeiter Veränderungen auf. Tödliche, sagte sie. Je weiter nach Norden, desto größer die Schmerzen. Gibt es denn in Augsburg überhaupt einen Arzt? Es ist falsch, wenn sich ein Krüppel, der völlig unbeweglich ist, ausgerechnet, weil es seine Gewohnheit ist, immer wieder im Hassler einmietet. Das Hassler ist ja letzten Endes auch ein hässliches Hotel. Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder sage, das Hassler ist schön. Den Blick auf die spanische Treppe hasse ich, wie nicht sonst. Rom kommt nicht mehr in Frage. Wie Rom vor 30 Jahren, so ist heute Lissabon. Da fahren wir sobald als möglich hin. Ich liebe diese Stadt. Ist Ihnen aufgefallen, dass nirgends auf der Welt so viele Krüppel herumlaufen wie in Lissabon? An jeder Ecke ein vom Krebs überwuchertes Gesicht. Abgestorbene Nasen, angefressene Ohren. In Lissabon regieren die Krankheiten. Absolut. Das fasziniert mich wahrscheinlich. Ich wollte aber nicht aufgeben und mich der gefundenen Mütze nicht auf die erbärmlichste Weise entledigen, einfach durch Wegwerfen der Mütze. Und so ging ich daran, auch bei den Holzfällern vorzusprechen. Aber keiner der Holzfäller hatte seine Mütze verloren. Alle hatten sie, wie sie in der Tür erschienen, um ihr aufzumachen. In der Finsternis werden auf dem Land die Männer von ihren Frauen an die Haustür vorgeschoben, eine solche Schildmütze auf, wie ich sie gefunden hatte. Schließlich hatte ich auch bei allen Parschallener Bauern vorgesprochen, aber auch keiner der Bauern hatte seine Mütze verloren. Als letzter macht mir ein alter Mann auf, der die gleiche Mütze aufhat und mich fragt, was ich will. Und als ich es ihm gesagt habe, zwingt er mich förmlich, mehr durch sein Schweigen als durch seine entsetzlichen Wörter, nach Burgau zu gehen und bei den Burgauer Fleischhauern zu fragen, ob einer von ihnen diese Mütze verloren habe. Vor einer Stunde meinte er, seien 7 Fleischhauer aus Burgau in Parschallen gewesen, die alle schlachtreifen Ferkel in Parschallen aufgekauft hätten. Die Burgauer Fleischhauer zahlten in Parschallen bessere Preise als die Parschallener Fleischhauer. Umgekehrt zahlten die Parschallener Fleischhauer in Burgau bessere Ferkelpreise als die Burgauer Fleischhauer und so verkauften die Parschallener Ferkelmester von jeher ihre Ferkel an die Burgauer Fleischhauer, umgekehrt die Burgauer Ferkelmester von jeher ihre Ferkel an die Parschallener Fleischhauer. Sicher habe einer von den Burgauer Fleischhauern beim Aufbruch aus Parschallen in dem Ferkelgetümmel seine Mütze verloren, sagte der Alte und schlug die Tür zu. In Mattighofen wurden die Schweine wegen eines Todesfalls, wie uns gesagt worden war, um 8:30 gefüttert und zergrunzten alles. Das Schweinegrunzen ruinierte das ganze Stück. Wir hatten es zuerst abbrechen wollen, aber dann hatten wir uns entschlossen, es weiterzuspielen. Auf dem Höhepunkt ist es uns durch das Schweinegrunzen vernichtet worden. Ehrlich gesagt, es war mir gleichgültig. In Mattighofen hatte ich nicht unbedingt ein Sendungsbewusstsein. Ich glaube, die Leute gingen dort nur in unser Theater, um sich abzukühlen, weil es so schwül war. Wie heute hier. Eine gekürzte Fassung in Mattighofen. Die Einstein-Szene, gestrichen. Alles, was über die Atombombe in meinem Stück gesagt wird, allerdings Entscheidendes, in Mattighofen ist es auch ohne diese Szene gegangen. Übrigens habe ich dort die Szene, in welcher Napoleon sich über den König von Sachsen lustig macht, auch weggelassen. Alles ist gegen die Probe. Gegen mich. Ihr seid alle gegen mich. Seine Tochter hättest du sehen sollen. Eine Schönheit. Sie war ganz verstümmelt. Vorher hatte ihr Vater sie noch die Übung, wie verneigt man sich, üben lassen. 14 Mal. Wie er diese Übung ja auch seine Enkelin 14 Mal machen lässt. Sie hat einen Fehler gemacht, verstehst du? Das Schlüsselbein steckte ihr in der Schläfe. Begräbnis dritter Klasse. So liebt der Vater die Tochter, dass die dann verscharrt wird. Schon ein Jahr später wusste kein Mensch mehr wo. Er suchte sie vergeblich auf dem Friedhof. Und seither fährt er nicht mehr nach Osnabrück. Osnabrück nicht mehr! Ein kürzlich in London gewesener Kollege meines Vetters berichtete diesem, er sei während seines Londoner Aufenthaltes zwischen 10 und 11 Uhr am Abend auf dem Piccadilly Circus auf die Idee gekommen, in eine gleich welche Untergrundbahn zu steigen und bis zur Endstation zu fahren, wie er das schon sehr oft gemacht habe. Denn von nichts auf der Welt sei er, solange er zurückdenken könne, zeitlebens mehr begeistert gewesen als von der Londoner Untergrundbahn, die mit keiner anderen Untergrundbahn auf der Welt vergleichbar sei und schon gar nicht mit der Metro in Paris, die ihn, wie er sie zum ersten Mal bestiegen habe, so enttäuscht habe, dass er beschlossen hat, nie mehr seinen Fuß in die Stadt Paris zu setzen. Kaum sei jener Kollege in London, besteige er irgendeine Untergrundbahn und fahre mit ihr so lange wie möglich. Und er sei tatsächlich alle Londoner Untergrundbahnstrecken schon so oft gefahren, dass er es nicht mehr zählen könne. Tatsächlich war er an dem fraglichen Tag schon mehrere Male mit der Untergrundbahn gefahren. Er hatte aber selbst nach 10 Uhr am Abend noch nicht genug davon. Als aber jetzt, so der Untergrundenthusiast, zu meinem Vetter die Untergrundbahn, auf welche er gewartet hatte, eingefahren war und sich die automatischen Türen öffneten, fielen die an die Türen gepressten Fahrgäste vollkommen steif und tot heraus. Und die anderen waren ebenso steif und tot in der Untergrundbahn stehen und sitzen geblieben. Erschrocken war er, der als einziger auf dem Bahnsteig gewartet hatte, wieder auf den Piccadilly Circus hinaufgelaufen. Wie er aber sein Erlebnis den Untergrundbahnbeamten oben mitgeteilt hatte, hätten diese nur die Köpfe geschüttelt. Er sei dann nach Knightsbridge, um sich zu erholen. Seither fahre er nicht mehr mit der Untergrundbahn. Dieses fürchterliche Klima ist ja tödlich. Aber Sie haben mir ja abgeraten. Auch Dr. Friedländer hat mir abgeraten. Für Sie ist Bad Gastein tödlich, haben Sie gesagt. Wörtlich haben Sie gesagt, tödlich. Aber gerade davon war ich ja fasziniert, dass Sie gesagt haben, tödlich. Der Dr. Friedländer hat mir ja auch abgeraten. Aber gerade weil Sie und Dr. Friedländer mir abgeraten haben, war ich von dem Gedanken besessen, hinzufahren. Das wäre beinahe mein Tod gewesen. Leute mit Herzfehlern holen sich in Bad Gastein den Tod. Aber auch in Bad Hall, das noch schlimmer ist für meinesgleichen. Dieses alte Gesicht, schwarz gefleckt, schmutzig, beschäftigte mich die ganze Zeit auf dem Weg nach Burgau, Immer wieder sah ich das schmutzige Gesicht und die schwarzen Flecken darauf. Totenflecken, dachte ich. Der Mann lebt noch und hat schon Totenflecken im Gesicht. Und ich dachte, da der Mann weiß, dass ich die Mütze habe, muss ich nach Burgau. Ob ich will oder nicht, ich muss nach Burgau. Der Alte wird mich verraten. Und ich hörte, während ich lief, immer das Wort Mützendieb. Immer wieder das Wort Mützendieb, Mützendieb. Gehorsam gewesen. Aufmerksam. Bereitwillig. Wir stürzten direkt in die Katastrophe hinein. Aber wir überlebten. Fehler gemacht, naturgemäß. Ein Jahr Ludwigshafen, das erniedrigte dich. Das hätte dir beinahe den Kopf gekostet. Traunstein unten liegt auf einem Moränenhügel. Aber Ettendorf liegt noch viel höher. Sozusagen vom Berg der Weisheit blickte man auf die Niederungen des Kleinbürgertums hinunter, in welchem, wie mein Großvater zu sagen nicht müde wurde, der Katholizismus ein stumpfsinniges Zepter schwang. Was unterhalb Ettendorf lag, war nur die Verachtung wert. Der kleine Geschäftsgeist, der Kleingeist überhaupt, die Gemeinheit und die Dummheit. Blöd wie die Schafe scharen sich die Kleinkrämer um die Kirche und blöken sich Tag aus Tag ein zu Tode. Nichts sei ekelerregender als die Kleinstadt. Und genau die Sorte wie Traunstein sei die abscheulichste. Ein paar Schritte in diese Stadt hinein und man sei schon beschmutzt. Ein paar Wörter mit einem ihrer Einwohner gesprochen und man müsse erbrechen. In schwer geschädigten Zustand, wie Sie sagen würden, setzte ich mich schließlich, nachdem ich mehrere Male durch dieses hässliche und gemeine und dumme Österreich gelaufen war, auf meine atemlose Art, müssen Sie wissen, auf einen Konglomeratblock auf dem Salzburger Haunsberg, von wo ich auf die von ihren Bewohnern total abgestumpfte und von den Architekten, ihren Kollegen, total vernichtete, aber noch immer in ihrem perversen Größenwahn schmorende Stadt Salzburg hinunterschaute. Was haben die österreichischen Menschen in nur 40 oder 50 Jahren aus diesem europäischen Juwel gemacht, dachte ich, auf dem Konglomeratblock sitzend. Eine einzige Architekturscheußlichkeit, in welcher die Salzburger als katholische und nationalsozialistische Juden und Ausländerhasser in ihrer schauerlichen Leder- und Lodentracht zu Zehntausenden hin und her rannten. Das ist ja nicht auszuhalten! Morgen Augsburg! Mein ganzes Leben ist eine Qual! Völlig erschöpft kam ich in Burgau an. Die Fleischhauerhäuser in Burgau stehen dicht nebeneinander. Als aber der erste Fleischhauermeister auf mein Klopfen hin in der Tür erschien und die gleiche Mütze wie die Parschallener auf dem Kopf hatte, erschrak ich. Ich machte augenblicklich kehrt und lief zum nächsten. Bei diesem spielte sich aber das Gleiche ab. Nur hatte der seine Mütze nicht auf, sondern wie ich in der Hand. Also fragte ich ihn auch nicht, ob er vielleicht seine Mütze verloren habe. Was aber sage ich, warum ich geklopft habe, dachte ich. Ich fragte, wie spät es sei. Der Fleischhauer nannte mich, nachdem er 8 Uhr gesagt hatte, einen Idioten und ließ mich stehen. Schließlich habe ich alle Fleischhauer in Burgau gefragt, ob sie ihre Mütze verloren hätten, aber keiner hatte sie verloren. Ich beschloss, auch noch bei den Holzfällern vorzusprechen, obwohl meine Lage schon die qualvollste war, die man sich vorstellen kann. Aber die Holzfäller erschienen auch alle mit der gleichen Mütze auf dem Kopf in der Tür und der Letzte drohte mir sogar, weil ich erschrocken, wie sich denken lässt, auf seine Aufforderung sofort zu verschwinden, nicht gleich verschwunden war und er schlug mir seine Mütze auf den Kopf und stieß mich zu Boden. Jeder hat die gleiche Mütze auf, sagte ich mir. Und als ich den Heimweg nach Unterach antrat, alle dieselbe Mütze, alle, sagte ich. Plötzlich lief ich und ich fühlte gar nicht mehr, dass ich lief, nach Unterach hinein und ich hörte von allen Seiten, du musst die Mütze zurückgeben, du musst die Mütze zurückgeben. Hunderte Male hörte ich diesen Satz, du musst sie ihrem Besitzer zurückgeben. Aber ich war zu erschöpft, um auch nur noch einen einzigen Menschen zu fragen, ob er vielleicht die von mir gefundene Mütze verloren habe. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich hätte ja noch zu Dutzenden von Fleischhauern und Holzfällern und Bauern gehen müssen. Auch habe ich, wie mir einfiel, als ich bei mir zu Hause eintrat, schon Schlosser und Maurer mit einer solchen Mütze gesehen. Und wer weiß, ob sie nicht einer aus einer ganz anderen als der oberösterreichischen Provinz verloren hat. Ich hätte noch hunderttausende von Männern fragen müssen. Niemals, glaube ich, war ich so erschöpft wie in dem Augenblick, in welchem ich mich entschlossen hatte, die Mütze zu behalten. Alle haben sie eine solche Mütze auf, dachte ich, alle, als ich mich im Vorhaus gänzlich meiner gefährlichen Mühseligkeit überließ. Wieder hatte ich das Gefühl, am Ende zu sein, mit mir zu Ende zu sein. Ich fürchtete mich vor dem leeren Haus und vor den leeren, kalten Zimmern. Ich fürchtete mich vor mir selber und nur mich nicht mehr in dieser tödlichen Weise, wie sie die meinige ist, zu Tode fürchten zu müssen, habe ich mich hingesetzt und diese paar Seiten geschrieben, während ich mich wieder einmal, wenn auch sehr geschickt, doch so entsetzlich meiner Krankheit und Krankhaftigkeit auslieferte, dachte ich, was ich jetzt mit mir anfangen werde. Und ich setzte mich hin und fing an zu schreiben. Und ich dachte, während ich schrieb, die ganze Zeit immer nur, dass ich mir, wenn ich damit fertig bin, etwas kochen werde, etwas essen, dachte ich. Endlich wieder einmal etwas Warmes essen. Und ich setzte, weil mir während des Schreibens so kalt geworden war, auf einmal die Mütze auf. Alle haben sie eine solche Mütze auf, dachte ich. Alle, während ich schrieb und schrieb und schrieb. Morgen Augsburg. Hörspiel nach Texten von Thomas Bernhard. Bearbeitung Ruthard Stäblein. Es sprachen Thomas Bernhard und Peter Simonischek. Ton und Technik Anna Kunzio und André Buscharep. Wortaufnahme und Regie Städtebeschimpfungen Götz Fritsch. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Die Redaktion hatte Leonard Koppelmann.